Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Freizeitstätte Ofenerdiek. Ich bin der Markus. Ich bin Christoph. Ich bin Lena. Ah, wen haben wir denn da? Die Lena. Jetzt müssen wir eben kurz erklären, warum die Lena heute mit dabei ist. Ja, genau. Und zwar bin ich Auszubildende in der Freizeitstätte Ofenerdiek. Und genau, heute ist dann mein erstes Mal bei der Podcast-Aufnahme. Da bin ich schon ganz gespannt. Jetzt musst du eben kurz erzählen, Auszubildende von was? Also, ich bin Erzieherin. Die Erzieherausbildung geht 2 Jahre. Davor habe ich die Sozialassistenz gemacht. Das geht dann auch 2 Jahre. Und ja, genau. Also, ihr merkt, wir haben so ein bisschen den Schwerpunkt heute Ausbildung. Und da haben wir uns heute einen waschechten Botschafter eingeladen. Wen haben wir denn da? Ja, moin moin, ich bin Gian Sann, ja, Handwerker vom Beruf, aber eigentlich Zentralheizung- und Lüftungsbauer damals, Anlagenmechaniker heute. Und ja, ich wurde hier eingeladen und freue mich, heute mal so ein bisschen über das Thema Handwerk zu sprechen. Mit euch, über euch, mit mir. Außerdem begrüßen wir die Betreuung der Ausbildungswerbung bei der Innung SHK Oldenburg. Wer ist das denn? Bin auch ich. Auch du. Ja. Wichtiges Thema, da bringe ich mich tatsächlich in Erinnerung extrem viel mit ein, weil ich das total wichtig finde, unsere Jugend mal so ein bisschen wieder für das Thema Handwerk zu sensibilisieren. Ja, guck mal, wenn wir deinen Namen lesen, dann lesen wir noch so viel mehr, also hier auf dem Papier, ne? Wenn wir das ja, wir begrüßen auch den ersten Vorsitzenden vom Hugo. Wer ist denn da? Auch das bin ich, auch das ist Gian Sann. Also ich bin, ja, das ist auch tatsächlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, spontan geschehen. Also ich war im Urlaub und habe dann einen Anruf bekommen, Mensch, wir bräuchten einen neuen Vorsitzenden. Und du bist Ofenerdieker und Wahl-Ofenerdieker und hast auch Bock drauf. Und hast du Bock drauf? Ja klar, warum denn nicht? Ja, da muss ich jetzt mal kurz die Anschlussfrage stellen. Was ist denn Hugo? Hugo ist der Handel- und Gewerbeverein in Ofenerdiek. Wir vereinen praktisch die ganzen Gewerbebetreibenden und machen mit denen und für die so einiges in Ofenerdiek, um den Stadtteil interessanter zu machen. Ja, außerdem begrüßen wir den Meisterprüfungsausschuss SHK Handwerkskammer Oldenburg. Wer ist das? Auch das ist einer der ehrenamtlichen Tätigkeiten, die ich ausführe, um ja, Fachkräftemangel vorzubeugen. Ja, Wahnsinn, du hast ja ein Riesenprofil. Ja, du hast was vergessen. Und ja, wir begrüßen unseren ehemaligen Besucher von 1995 bis ungefähr 2001. Wer ist denn das? Auch das bin ich. Was? Total geile Zeit gewesen hier. Blicke ich gerne drauf zurück. Also das ist, war mega. Ja, da schließt sich jetzt ja der Kreis eigentlich, ne? Ja, wird eine runde Sache. Aber hauptsächlich bist du ja da als Botschafter fürs Handwerk, als Auszubildende zu gewinnen. Ja, definitiv. Wie gesagt, ich selber bin ja, Botschafter des Handwerks oder wurde ich im letzten Jahr zu ernannt. Wir haben so ein Video gemacht über die Instagram-Seite Das Handwerk. Das ist so eine Organisation der Handwerkskammern in Deutschland. Und da haben wir ein total geiles Image-Video gemacht, um einfach Auszubildende oder angehende Auszubildende mal diesen Beruf interessanter rüberzubringen und auch zu zeigen, welche Möglichkeiten man letztendlich mit diesem Beruf hat und auch, dass das Klima eine große Rolle spielt. Für dein ganzes Engagement erstmal einen kleinen Applaus. Applaus, ja. Ich muss mal wieder die Tasten hier hochfahren. Ja, danke, danke. Ja, bitte. Nur für dich. Nur für dich. Nachher kommen noch andere Sachen, aber man sieht noch nicht, wie ich die unterbringen kann. Ja, okay. Wie ist denn so die Ausbildungslage? Ich meine, von den Betrieben her kann ich mir vorstellen, werden Auszubildende gesucht. Ja, definitiv. Das Thema Auszubildende ist ja seit Jahren ein großes Thema bei allen Betrieben. Wir haben weniger Nachfragen im Handwerk, also ja, viele, die einfach diesen kaufmännischen Bereich für sich interessanter finden, viele, die auch studieren und ja, dadurch ist das Handwerk wirklich so ein bisschen in die Unsichtbarkeit gerückt und da haben wir uns irgendwann die Frage gestellt, warum das so ist und die Antwort war einfach, dass ein großes Klischee auf dem Handwerk noch gelegen hat, was wir jetzt versuchen, so mit Schaufeln und Baggern beiseite zu schieben. Wenigstens standesgemäß, ne? Genau. Mit Schaufel und Bagger. Ja, natürlich. Nur so. Ja, früher zu meinen Zeiten, wo viele in der Ausbildung, da hieß es noch Gas, Wasser, Scheiße. Ja, es war früher waren das zwei Berufe. Es war einmal der zentrale Heizungs- und Lüftungsbauer, den habe ich ganz klassisch gelernt. Und dann gab es den Gaswasserinstallateur. Ja, Gaswasser, scheiße, umgangssprachlich. Genau. Ne? Wurde aber dann, ich weiß gar nicht genau, wann das gewesen ist, aber in den 2000ern wurde das dann zusammengefügt, weil letztendlich der Heizungsbauer auch sanitär gemacht hat und auch umgekehrt. Von daher war es naheliegend, das zusammenzubringen. Also hat sich das Berufsfeld doch schon ziemlich verändert. Ich meine, jetzt zu dem Thema Klima- und Energiekrise ja sowieso. Ist das auch sehr technisch geworden? Sehr technisch. Also dadurch, dass die Berufszweige zusammengeführt wurden, sind natürlich, wie gesagt, viele Fachbereiche auch zusammengeführt worden. Also wir haben das Thema Heizung, was sowieso ja schon sehr umfangreich gewesen ist, damals schon mit Öl, Gas, mit Holzvergaser, Kessel und was auch immer. Dann das Thema Sanitär mit den ganzen kleineren Gasanlagen, mit den ganzen Bädern und Sanierung von Häusern. Und das in einen Topf zu bringen, das miteinander zu vermengen, ergibt dann wirklich technische Innovationen, außergewöhnliche Designs und viel, viel Digitalisierung. Was muss denn einer mitbringen, der die Ausbildung gerne machen möchte? Also die Frage habe ich mir auch tatsächlich oft gestellt, hab das auch mit vielen anderen diskutiert. Und dann kam so, der eine sagte dann, ja, schulisch muss der schon irgendwie was drauf haben. Der andere sagte, ja, der muss ja handwerklich auch schon irgendwie geschickt sein. Und ich sage mir, wenn man die Entscheidung fällt, ins Handwerk zu gehen, muss man einfach die nötige Leidenschaft mitbringen. Und wenn ich die mitbringe, dann schaffe ich auch alles andere. Weil dann lerne ich das, wie laufen lernen. Dann bringe ich mir Sachen bei, die ich vorher irgendwie nie, da habe ich nie drüber nachgedacht. Also es ist einfach, wie gesagt, mit Leidenschaft und Freude und Spaß kommst du schon echt weiter. Ja, du hast ja jetzt ja auch schon einen festen Stand eingenommen. Was für einen Werdegang hast du denn hinter dir, bis du an diesen Punkt gekommen bist, wo du diese ganzen Ämter ausfüllen kannst? Genau, also was hast du gemacht? Also ich habe ja 2001 habe ich die Lehre begonnen als zentraler Zerlüftungsbauer in einem relativ großen Betrieb, der wirklich ja alles, was ab 3 Geschosse aufwärts war, irgendwie gebaut hat. Und da war halt viel noch mit Stahlrohr, mit Schweißen und mit, alles, was so drumherum war. Ne? Große Kesselanlagen. Das habe ich dann bis 2004 praktisch dann gelernt. Bis 2007 habe ich dort dann weitergearbeitet als wirklich grober Monteur, Geselle. Und habe für mich dann irgendwie erkannt, okay, war ein guter Schritt. Habe meinen Beruf auch, wie gesagt, lieben gelernt, weil ich auch da ganz klar sagen muss, das war nicht meine erste Wahl. Ich habe so in Jugendjahren viel gearbeitet. Ich habe in Baumschulen, in Blumenläden, im Einzelhandel, ich komme gebürtig aus der Gastronomie, ich habe alles schon gemacht. Aber es war irgendwie nichts so wirklich dabei, wo ich sage, das kickt mich. Ja. So, und Handwerk war tatsächlich immer, ich war immer schon interessiert an Schrauben, habe immer schon mal was gebaut und auch mal was kaputt gemacht und wieder aufgebaut. Und das fand ich halt interessant. So am Ende des Tages dann wieder was zu errichten, was ich vorher kaputt gemacht habe. Ja, das habe ich auch auf deiner Internet-Website gelesen. Da hast du das, also da wurde es kurz erwähnt, wie du da so drauf gekommen bist, halt Handwerker zu werden. Genau, das fand ich auch ganz interessant. Es ist nicht der übliche Weg. Also viele gehen diesen Weg anders, kommen aus der Schule und machen vielleicht erst noch Abi oder orientieren sich anhand von 1-2 Praktikas. Ja, war nicht der übliche Weg eigentlich. Das ist total super, wenn man die Sachen wieder selber reparieren kann. Dann kriegt man auch nicht so viel Ärger zu Hause mit den Eltern. Also ich mach's wieder heil. Ja, genau, richtig. Ja, und wie gesagt, dann habe ich 2007 dann gewagt, in ein ziemlich kleines Unternehmen seinerzeit zu gehen, wo wir wirklich dann nur Kundendienst gemacht haben. Also wirklich nur Reparaturen von Heizungsanlagen, wirklich nur Servicearbeiten, kleinere Baumaßnahmen. Also völlig was anderes, was ich eigentlich vorher gemacht habe. Und das war für mich wirklich Handwerk. Ja, spannender Werdegang. Markus, sag mal, apropos Kundenservice. Hattest du da nicht noch irgendwie so einen Fall mit deiner Heizung? Irgendwas war da nicht in Ordnung? Oder Solaranlage? Ja, soll ich das jetzt schon bringen? Ich wollte nicht so betonen, dass es meine Heizung ist. Ich wollte ihn nachher einfach mal testen. Oh, jetzt ist es raus. Das wollte ich irgendwie zum Schluss mit reinbringen. Ey. Ja, Entschuldigung. Ich dachte, wir hätten auch noch Futter für den Schluss. Also irgendwie so. Ja, wir haben doch noch genug Futter. Was mich erstmal interessieren würde, die anderen Betriebe brauche ich in Erinnerung. Habt ihr irgendwie festgestellt, dass die Bewerbungslage auch vielleicht abgenommen hat durch verschiedene Schulformen oder viele wollen Abitur machen und wollen studieren? Ich meine, früher war so der Klassiker, ich habe Hauptschule, Realschule, Gymnasium und dann hat man eine Ausbildung gemacht und wenn man Abitur hatte, ist man studieren gegangen. Habt ihr da irgendwie was gemerkt? Tatsächlich, ja, waren es viele, die ja, mit denen wir gesprochen haben. Ich habe ja, wie gesagt, auch im letzten Jahr, das Jahr davor, die Job for You mit begleitet, mit dem Stand von Erinnerung. Da haben wir auch so die ein oder anderen Gespräche geführt und da war es tatsächlich ganz klar, dass die meisten gesagt haben, ich will erstmal noch Schule machen, ich bin jetzt gerade auf der Realschule, ich will eventuell noch mein Fachabi machen oder Abi machen oder was auch immer. Also die Schule war schon eines der prägenden Tools für die meisten, ne? Weiterzumachen oder irgendwie. Ja, also ich habe im Bekanntenkreis viel mitbekommen, auch welche, wenn die Abitur hatten und gesagt haben, ich werde jetzt Tischler oder so. Dann gucken die anderen Leute ganz irritiert. Warum machst du denn eine Ausbildung? Warum gehst du nicht studieren? Ja, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will Handwerker werden. Und das verstehen viele Leute nicht. Irgendwie ist das ganz merkwürdig. Auch mit Abitur kann ich doch einen Handwerksberuf lernen und mich vielleicht auch später nochmal selbstständig machen. Mach ich den Meister und schreibe meine Rechnungen selber. Ja. Ja, ja, auch das Werdegang, der möglich ist. Also ich selber habe ja dann auch irgendwann mal einen Meister gemacht und überlegt, was mache ich? In der Firma, wo ich war, war alles gut. Also ich hätte war eigentlich auch als Meister dort eingestellt, hätte das auch weitermachen sollen, aber irgendwie hat sich dann noch einiges auseinander bewegt und ich habe dann für mich entschieden, okay, ich will meinen eigenen Weg machen, weil ich will, was ich damals auch schon für mich erkannt habe, das Handwerk stärken. Ich will einfach das Handwerk noch interessanter machen. Ich will einfach gucken, was wir eigentlich noch alles rauskitzeln können. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht 2017 und seitdem ja, arbeite ich an der Sichtbarkeit des Handwerks. Und nochmal darauf zuzukommen, wegen dem Abitur. Abi kann man machen, finde ich gar nicht mal so verkehrt, das nicht vorher gemacht zu haben. Aber dann zu sagen, deswegen nicht ins Handwerk zu gehen, ist völlig der falsche Weg, weil genau wie du es schon sagtest, du hast ja danach so viel mehr Möglichkeiten und mit Abi hast du ja dann schon mal einen Grundstein gelegt, um noch weiter studieren zu können. Ja, vor allen Dingen kann ich viele Sachen selber machen und muss die nicht teuer bezahlen. Ja, das kommt auch noch dazu. Ich sag mal, viele Studiengänge, wie zum Beispiel Ingenieure, Architekten oder grundsätzlich bauliche Studiengänge, sage ich mal, die brauchen ja Praktikas oder vorherige Ausbildung im Handwerk. Vor allem merkt man ja auch, wir haben ja hier schon ganz viele Jugendliche gehabt und welche sind auch nicht so die Lerntypen, auch wenn sie Abitur haben, noch zu studieren. Die gehen dann auch so auf in dem Handwerksberuf. Warum lässt man die dann nicht das machen? Und hört man auf, von außen immer das irgendwie so negativ zu reden? Ja. Muss man, Hauptsache, der ist glücklich, ja. Ja, und brennt für das, was er tut. Man muss dazu sagen, und das kann ich tatsächlich auch aus eigener Erfahrung sagen, ich stand im Badezimmer von Kunden und dann kam so das Gespräch auf, Mensch, oh, Handwerk ist ja momentan wirklich gefragt und hat ja jetzt umso mehr goldenen Boden und ja, und dann sagte so die Frau zu ihrem Mann, sagte, Mensch, ja, unser Sohnemann, der könnte doch jetzt auch irgendwie doch dann eine Lehre im Handwerk machen. Und dann habe ich natürlich gleich mit eingestiegen. Ja, auf jeden Fall, sofort. Ich unterschreibe. Ich weiß auch schon, welcher ist der Vertrag. Ich weiß auch schon, welcher Betrieb. Ich habe das mal vorbereitet. Genau. Und er hat dann auch gleich geneckt und sagt, ja, finde ich total gut und klasse. Und sie guckt ihn so total verdutzt an, weil das war nicht die Antwort, die sie erwartet hatte. Weil er eigentlich immer gesagt hat, ja, nee, du musst studieren und irgendwie Handwerk machst du nicht. Das Fragezeichen über ihren Kopf habe ich echt, das war so deutlich nie woanders zu sehen. Und hat sie nochmal gefragt, Mensch, wie kommst du denn jetzt darauf? Sagt sie, ja, ich sehe einfach gerade, was los ist und ja, finde das schon ganz gut, dass das Handwerk interessanter wird und dass man da auch Möglichkeiten hat, Geld zu verdienen. Das ist ja auch ein großes Thema. Also mittlerweile ja richtig gutes Geld. Ja, die Löhne, die steigen. Auch dieses Jahr zum Beispiel bei den Heizungsbauern sind wieder Lohnerhöhungen geplant. Da ist stetig Wachstum nach oben. Aber irgendwie ist ja jedes Jahr größer das Murmeltier, wenn die Schüler von der Schule gehen und da spüren wir auch immer eine große Unsicherheit. Ach, wie geht's jetzt weiter? Was mache ich jetzt? Mache ich jetzt noch Schule weiter? Gehe ich ins Handwerk? Mache ich einen kaufmännischen? Was interessiert mich eigentlich so? Ja, und oft haben sie in der Schulzeit zwar einige Praktikum im Handwerk gemacht oder da. Würdet ihr auch von Erinnerung zum Beispiel welche außerhalb der Schulpraktikas eben für ein Praktikum? In der Ferienzeit zum Beispiel? Unbedingt. Also alles, was letztendlich nützt, um den angehenden Auszubildenden oder den Schüler vielleicht für das Handwerk zu überzeugen, finde ich extrem wichtig. Ich habe ja auch, gerade in Erinnerung bin ich so ein bisschen so ein Eckstein für die meisten, weil viele beschweren sich, dass sie keine Auszubildenden bekommen und das, was ich dann immer in den Raum werfe, ist, was tut ihr denn dafür? Was tut ihr denn für eure Sichtbarkeit? Also ich muss sagen, jetzt für meinen Betrieb gesprochen, wir sind sehr sichtbar ich zeige einfach der Jugend, was wir so machen und was das Handwerk so kann. Und dadurch kriegen wir doch gute Anfragen von Schülern, die mal Lust haben, reinzuschnuppern. Und das machen andere halt nicht. Der eine sagt, ja, ich habe mich in eine Schule gestellt mit einem Flyer. Ist ja super. Daumen hoch. Da kommt auch direkt der erste Schüler und sagt, geil, dass du hier mit dem Flyer stehst und mir zeigen möchtest, wie gut das Handwerk ist. Da muss man auch ganz klar sagen, da müssen wir in die Offensive noch weitergehen. Und wenn auch gerade von den Lehrern vielleicht nochmal so der Anreiz kommt zu den Schülern, ey, fragt doch mal irgendwie, wenn ihr Bock habt, irgendwie im Handwerk was zu machen, dass ihr außer der Reihe mal ein Praktikum machen könnt, fragt doch mal nach. Da gibt es ja so viele Anlaufstellen, die ganzen Innungen. Es gibt ja nicht nur die Innungen für Heizung, Fliesenleger. Es gibt die Dachdecker. Handwerk ist ja nicht nur ein Beruf, sondern wirklich sind ja mehrere Berufszweige. Ne? Und ich finde, da sind die Lehrer auch, sollten die in die Pflicht genommen werden und da so ein bisschen mehr für tun. Zu kommunizieren, zu sagen, hey, das sind nicht nur Studiengänge, die ihr machen könnt, sondern auch Handwerk. Ja, der Arbeitsmarkt hat sich einfach auch extrem verändert. Ne? Also ganz generell werden Fachkräfte und Personal wird gesucht. Und es ist immer noch so, wir kommen ja aus so einer Zeit, wo man sehr für seinen Job kämpfen musste, viele Bewerbungen schreiben musste und irgendwo hat es dann geklappt und da hat sich einfach das auch ein bisschen gewandelt. Ne? Deswegen ist es umso wichtiger, dass eben Werbung betrieben wird. Ne? Unbedingt, ja. Ich frage einfach mal, Elena, wie war es denn bei dir damals, als du überlegt hast nach der Schule, welchen Beruf möchte ich ergreifen? Bei mir war das so, dass ich, also man hat ja halt Schulpraktika und dann habe ich die beiden Praktika im Kindergarten gemacht, weil das erste Praktikum hat mir gefallen. Genau, und dann dachte ich mir beim zweiten Mal einfach, ja, dann machen wir das nochmal. Einfach nochmal, um sicher zu gehen, okay, ist das wirklich was für mich? Einfach nochmal zu sehen, wie das nochmal so bei einer anderen Einrichtung ist. Und nach der Schule, also nach der Oberschule, war das dann für mich auch ganz schnell klar. Ja, okay, ich habe praktisch nur diesen Bereich gesehen und das hat mir gefallen. Dann wird das jetzt der Bereich. Und dann war das ganz schnell entschieden. Genau, und dann habe ich mich beworben, wurde angenommen und ja. Aber auf jeden Fall war der Bereich für dich schon relativ klar. Ja, war klar. Aber ich finde, wenn man dann so älter wird, merkt man so, okay, sowas gibt es auch noch und so ein Bereich und so ein Bereich. Und dann, klar, dann überlegt man ja, okay, vielleicht hätte sowas auch, also wäre vielleicht auch cool für mich oder sowas cool für mich. Aber es ist dann halt der Bereich geworden und ja. Ja, auf jeden Fall haben wir festgestellt, gestern auch im Gespräch mit einem Jugendlichen, dass eine große Unsicherheit ist, ist das der Beruf, den ich mein Leben lang machen möchte? Mhm. Und in den Gesprächen oft sagen wir, musst du ja nicht. Ja, du kannst auch jetzt lernen und wenn du irgendwann feststellst, ach, ich möchte nochmal was anderes lernen oder so, ist doch nicht schlimm. Ja, kann man ja machen. Ja. Aber also, es ist schon so, dass ich das grundsätzlich halt nachfühlen kann. Deswegen ist auf jeden Fall. Deswegen ist die Info aber umso wichtiger. Aber ich kenne das von mir selber auch noch, dass man denkt, oh mein Gott, deswegen bleibt man dann vielleicht auch länger noch im System Schule, weil man denkt, okay, da kenne ich die Strukturen, da ist erstmal sicher und so, ne? Also das ist ja halt eine schwierige Entscheidung, aber das ist halt die wichtige Botschaft. Mhm. Also man verpflichtet sich da nicht auf Lebenszeit, ne? Also ja. Man kann immer ja, noch... Ja, ich meine, wir haben ein gutes Beispiel bei Christoph, bei dir war das ja auch nicht gleich gerade. Nee, alles andere als gerade, ne? Ja, genau, also kurz vorm Abitur die Schule verlassen, Groß- und Auslandskaufmann gelernt, dann einige Jahre das gemacht, dann doch nach Abitur nachgeholt, kurz mal studieren gegangen und reingeschnuppert, das war dann nichts. Die Richtung war aber richtig und dann als Erzieher hier in einer Freizeitstätte gelandet. Und jetzt bin ich glücklich. Das hast du davon. Ja, genau. Aber man kann auch andere Wege gehen, um ans Ziel zu kommen. Ja. Ne? Das ist so. Also vor allen Dingen, da nochmal reinzugrätschen, auch Umschulungsmöglichkeiten hat man ja auch. Also ich habe also bei einigen festgestellt, dass so mit 30er, Anfang 40er nochmal irgendwie eine Idee haben, doch nochmal was anderes machen zu wollen. Und es ist ja nicht zu spät. Also man muss ja dann überlegen, es sind ja dann immer noch irgendwie 20, 25 Jahre, die man irgendwie arbeiten muss. So, und wenn ich mich dann nochmal umorientieren möchte, weil ich dann vielleicht doch das Handwerk für mich erkannt habe oder ich habe auch einen Dachdecker-Kollegen, der dann Lehrer gelernt hat der oder nochmal studieren gegangen ist. Der ist dann nochmal mit 40 ins Studium rein und ist jetzt Lehrer im Gymnasium, ne, weil er gesagt hat, ja, irgendwie Dachdecker geil, aber ich will irgendwie doch nochmal was anderes machen. Und das fand ich halt auch wichtig. Ne? Und auch nochmal wegen Lena jetzt, Weiblichkeit im Handwerk fehlt auch total. Also ich fände das genial, wenn wir viel mehr Weiblichkeit im Handwerk hätten. Ja. Wie ist da so der Schnitt momentan? Viel zu wenig. Also wir sind vielleicht bei 2-3%. Also das ist nicht viel. Aber da geht definitiv noch mehr. Vor allen Dingen aus dem Hintergrund heraus, weil das Handwerk ja viel mehr Hilfsmittel mittlerweile hat. Ne? Also du hast ja nicht mehr diese arge Buckelei, wo du wirklich dann irgendwie, so wie wir damals mit den riesen Gasflaschen auf der Schulter und dann irgendwie ins dritte Stockwerk, das hast du heute nicht mehr. Du hast so viele Hilfsmittel. Und deswegen, und auch gerade, wenn wir Richtung Badezimmer denken, ne? Also so eine weibliche Hand im Design, so, das wäre doch schon cool. Ja, auf jeden Fall, das kann ich bestätigen. Ne? Ja, die bringen ein bisschen mehr Gefühl mit. Ja, da haben wir uns beide nicht so viel Mühe gegeben. Okay. Aber da war in der Beratung tatsächlich auch mal eine weibliche Perspektive wichtig gewesen. Ja. Genau. So. Ich habe ja gerade erzählt, wir haben gestern einen von unseren Besuchern gefragt und den haben wir auch aufgenommen. Das würde ich mal eben kurz einspielen, damit wir mal hören, wie er sich geäußert hat. Hallo Paul. Hallo. Sag mal, was hast du denn gelernt? Ich habe Kaufmann im Einzelhandel gelernt. Die ganze Ausbildung hat jetzt 3 Jahre gedauert. Ich bin 2021 im Sommer fertig geworden. Das schließt sich halt aus Theorie und Praxis zusammen mit Berufsschule und halt Praxis im Betrieb. Und hat im Großen und Ganzen auf jeden Fall Spaß gemacht. Wie hast du die Wahl denn getroffen? Also wie bist du auf den Beruf gekommen? Tatsächlich hat mich so in die Branche Schulpraktikum geführt. Das habe ich in einem Baustoffgroßhandel gemacht, die auch Werkzeuge und so verkauft haben. Das hat mich halt schon so ein bisschen interessiert, hat mir gefallen. Und dann ja, bin ich halt so in die Richtung gegangen. Das heißt, das Praktikum hast du auch schon mit dem Hintergedanken gemacht, ja okay, das könnte wirklich was sein? Ja, genau. Aber das ist ja gut, ist ja nicht immer so. Ne? Manchmal ist ja auch so, ah, okay, was machst du jetzt? Machst irgendwas. Das hatte ich auch schon ganz häufig. In welchen Berufen hast du denn noch ein Schulpraktikum gemacht? In einer Gärtnerei. Das war so von der Schule aus in der 7., 8. Klasse. Das war überhaupt gar nichts. Also das habe ich dann auch sofort gemerkt. Und dann war ich noch bei so einem Energiekonzern. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er hieß, aber da ist man dann nach draußen gefahren zu Windrädern oder irgendwelche bestimmten, ich weiß nicht, wie das heißt, Leiterstellen oder so. Bestimmte Wartungen gemacht. Ja, genau, Wartungen, ne? Hat man ja. Da die Elektronik überprüft und so. Ja. Du sag mal, du hast ja vorher das Praktikum gemacht, ne? Ja. Dann hattest du ja auch schon Erwartungen an deinen Beruf. Trifft sich das mit der Realität? Stimmt das überein? Also die Erwartung, die du hattest und wie es jetzt ist in dem Beruf? Jetzt nicht 1:1, aber schon zum großen Teil. Ich habe das Praktikum, muss man dazu sagen, habe ich am Großhandel gemacht. Und ich habe ja im Einzelhandel gelernt. Die Prozesse da sind dann halt auch ein bisschen anders. Ne? Also Einzelhandel ist halt viel kleiner. Ich war auch in einem Betrieb, da haben 10 Leute gearbeitet. Es war halt schon ein bisschen anders. Bei dem Großhandel, wo ich war, das waren, weiß ich nicht, 200 Mitarbeiter oder so. Aber an sich war es schon ganz gut. Aber die Infos, die du überall bekommen konntest, die haben dir schon weitergeholfen. Dir fehlte da nichts? Also du fühltest dich gut informiert? Ja, auf jeden Fall. Wo hast du denn überhaupt deine Informationen herbekommen? Abgesehen vom Praktikum. Überhaupt im Thema Berufswahl, was für Informationsquellen hattest du denn da? Also wo konntest du Informationen bekommen, wenn du sie gebraucht hast? Also das meiste habe ich mir von meiner alten Schule geholt, von der Oberschule. Die war halt sehr berufsorientiert, also berufswahlorientiert. Da war zum Beispiel immer die Berufsberatung da. Die hatte auch ein eigenes Büro bei uns. Und wenn wir irgendwie Fragen hatten, konnten wir dann da auch immer hingehen. Kennst du denn sonst noch irgendwelche hilfreichen Tools oder Anlaufstellen, die man nutzen kann für Leute, die jetzt gerade so in der ähnlichen Situation sind wie du und jetzt gerade einen Beruf wählen müssen? Ja, also ich würde auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, kann man dann vielleicht nochmal irgendwie im Nachhinein erzählen. Es gibt so einen Jobfinder, meine ich, irgendwie so heißt das. Auf Agentur für Arbeit auf der Seite kann man dann irgendwie so ein paar, ich glaube 30 Fragen beantworten und dann kommt da so ungefähr raus, in welche Richtung man gehen kann. Das war schon ganz hilfreich, das habe ich auch gemacht. Und halt so wie ich das gemacht habe, ein berufsorientierendes Jahr machen auf der berufsbildenden Schule. Ja, also das, was Paul erzählt hat, das hören wir öfters so, wie der Werdegang ist, wo sich Infos geholt haben. Und da hat sich schon rauskristallisiert, dass eine ganz große Hilfe auch nachher die Berufsschule ist. Also BGJ oder was es früher gab. Da finden sie sich nochmal wieder, wenn die einzelnen Stationen da durchgehen und dann vielleicht nochmal doch mal ins Handwerk gehen oder so. Ja, ist auf jeden Fall eine der Möglichkeiten. Also ich finde auch tatsächlich, gerade auch in der Schulzeit, die Praktika sind wirklich geniale Tools, um einfach für sich irgendwie einen Weg zu finden. Ne? Also ich glaube, 2 sind es mittlerweile, die machen. Du kannst ja einen im Kaufmännischen und einen im Handwerk machen. Also du kannst ja beides mal irgendwie reinschnuppern und einfach für dich kristallisieren. Also man muss auch ganz klar sagen, klar, wer die nötige Leidenschaft mitbringt, der kann und wird Handwerker werden, aber ein bisschen Geschick braucht man dafür schon. Und wenn man einfach im Praktikum schon merkt, okay, irgendwie habe ich da Bock drauf, aber meine Hände wollen nicht so, wie ich will, muss man dann auch schon dann das zweite Praktikum auch für sich in einem anderen Bereich sehen. Ne? Aber auch ja, BVJs oder BGJs sind auf jeden Fall nützliche Einrichtungen, wo man wirklich dann auch für sich eine Berufsform dann vielleicht noch findet. Also ein Praktikum finde ich super. Auch wenn man dann feststellt, der Beruf ist nichts für mich, dann hat das Praktikum ja schon was gebracht. Ja, genau. Bevor man dann die Lehre anfängt und dann nach irgendwie 4, 5, 6 Wochen dann sagt, Chef, geht doch nicht. Oder der Chef sagt, geht nicht. Ja, genau. Also dann ja auf jeden Fall weiter, ne? Auch wenn ich was ausschließen kann. Gibt es denn Anlaufstellen von der Innung, wo man sich Beratung holen könnte? Also die Innung ist ja erstmal übergreifend für die ganzen Betriebe zuständig. Man kann aber auf der Homepage, jetzt zum Beispiel der Innung für Heizung und für Sanitär- und Heizungstechnik Oldenburg, kann man auf der Homepage sich über den Button Ausbildung ein paar Informationen holen, auch über Ausbildungsbetriebe. Haben also fast alle Innungen oder über die Kreishandwerkerschaft Oldenburg. Auch da gibt es so Beratungsstellen. Handwerkskammer hat Berufsberatungsstellen, wo man hingehen kann, sich mal über verschiedene Zweige informieren kann oder generell über das Handwerk. Also es gibt da schon ganz, ganz viele Anlaufpunkte, definitiv, die man wahrnehmen kann. Also bei Innung habe ich auf jeden Fall gesehen, man kann sich einen Flyer runterladen, wo dann alle Betriebe und dann die Betriebe nochmal gekennzeichnet sind mit wer ausbildet. Genau, also das wird jetzt nochmal aktualisiert. Da sind jetzt noch ein paar Betriebe dazugekommen. Einige sind weggefallen, altersbedingt oder was auch, warum auch immer. Ja, aber da gibt es auf jeden Fall eben die Möglichkeit, sich dann einen Betrieb rauszusuchen, der vielleicht in der Nähe ist, der sogar ausbildet. Erklär nochmal, was ist der Unterschied zwischen der Innung und der Handwerkskammer für die Muggels, die so zuhören? Man muss es ja nochmal ganz anders betrachten. Es gibt die Handwerkskammern Oldenburg oder grundsätzlich Deutschland und die Kreishandwerkerschaften. Kreishandwerkerschaften haben dann wieder die jeweiligen Innungen. Die Handwerkskammer ist übergreifend für alle Handwerksberufe und für alle Institutionen und da kann man auch eben diese Weiterbildungsmaßnahmen wie den Meister, wie Betriebswirt, wie Fachwirt oder was auch immer, das kann man dort machen. Das ist also praktisch eher eine Lehranstalt, würde ich jetzt mal so sagen. Und die Innungen sind eigentlich betriebsorientiert. Das heißt, also sind mehr für die jeweiligen Betriebe in den Orten zuständig, informieren über Neuerungen in jeweiligen Fachbereichen, gerade auch was Vergütungen angeht, was vielleicht auch Verordnungen angeht, viele Schulungsmaßnahmen für die Betriebe oder für die Mitarbeiter. Also Innungen sind mehr für die Unternehmer und für die Betriebe zuständig und Handwerkskammern ist mehr so eine Lehranstalt und eine überwachende Stelle deutschlandweit oder für den Bereich dann. Wenn jetzt eine jetzt hier zuhört und sagt, Mensch, ich habe Bock, aber kein Praktikum mehr. Gut, haben wir ja schon darüber gesprochen. Da kann man nochmal anfragen, den Betrieb, wo man gerne hin möchte, sich vorstellen könnte. Aber wenn ich mich bewerben will, wie sollte ich mich bewerben? Also mittlerweile formlos. Früher war es ja immer mit dem Lebenslauf. Hey, anschreiben, hiermit bewerbe ich mich. bei uns ist, also ich kann jetzt für unseren Betrieb sprechen. Also ich, bei uns reicht es jetzt, wenn jemand anruft, den lade ich ein zum Gespräch. Bei mir bringen die ganzen Zahlen auf den Zettel nichts und die ganzen Noten, weil ich kenne den Menschen dahinter nicht. Und für mich ist es persönlich wichtig, ich lerne den Menschen kennen, ich lerne seine Einstellung kennen und ich erfahre in dem Gespräch vielleicht seine Leidenschaft. So, und wenn ich so diese Sachen gefiltert habe, dann kann ich sagen, ja, das ist was für dich und würde ich auch machen. Oder das wäre vielleicht nicht so das Richtige für dich, weil so aus dem Gespräch heraus kristallisiert sich doch das eine oder andere. Guck mal eben vielleicht nach dem und dem Berufszweig. Also da hat man so ein bisschen Menschenkenntnis gewonnen. Aber ich finde, prinzipiell anrufen, persönliches Gespräch vereinbaren, hingehen mit den Unterlagen. Man kann ja dann eine Bewerbung und Lebenslauf mitnehmen. Aber immer so dieses persönliche Vorstellen, das wollen viele haben. Würde ich sagen. Da kann ich, glaube ich, auch für andere Betriebe sprechen. Das ist ja durchgehend, glaube ich. Ich glaube, das können die anderen beiden auch bestätigen. Man muss brennen dafür. Zumindest mega Interesse zeigen. Ohne Interesse und brennen, dann bringt dann die Ausbildung auch nichts. Dann trennt man sich wahrscheinlich irgendwann dann doch, ne? Ja, wir hatten im letzten Jahr einen Praktikanten, das war so halbherzig. Der hat das Praktikum nur gemacht, weil seine Lehrerin irgendwie für ihn was gesucht hat. Und dann ist er gekommen und sagte, das ist mal ganz salopp, er sagte, ja, ich will Drogendealer werden. Ja, okay, alles klar. Ja, du hast deinen Berufszweig gefunden. So. Den haben wir dann so ein bisschen, den haben wir gut zugesprochen, haben mit dem so ein paar Sachen erörtert und haben aber auch gemerkt, der ist trotzdem halbherzig dabei und irgendwie sieht das Handwerk nicht so für sich. Der hat sich aber nachher doch beworben. Den habe ich dann nochmal eingeladen zum Gespräch und habe gesagt, ey, wir haben dich im Praktikum gehabt und deine persönliche Einstellung ist das nicht. Und deine Leidenschaft ist das auch nicht. Ich glaube eher, such mal irgendwie was in Richtung kaufmännischen Bereich oder irgendwie was anderes oder mach vielleicht erstmal Schule. Na, finde dich selber erstmal und dann kannst du über eine Ausbildung nachdenken. Aber so, wenn du irgendwie das nur machst, weil du musst, machst du es falsch. Es wäre total nett von dir, dass du dann nochmal ins Gespräch gegangen bist und da versucht hast, ein bisschen einzuwirken. Das ist ja auf jeden Fall gut. Wir haben ja so oder so Glück, dass wir so einen medialen Menschen hier heute sitzen haben. Du machst ja eine ganze Menge auch noch so nebenbei, ne? Man konnte dich, glaube ich, auch schon mal im Fernsehen sehen, ist das richtig? Wir haben vor, ja, ich glaube, anderthalb Jahren war das, haben wir eine Badsanierung machen dürfen und die wurde dann durch HGTV, Wohnbauwelten, wurde das begleitet. Es waren mehrere Bauvorhaben und wir waren ab Folge 6 die mit der Badsanierung und das war total spannend. Auch eine neue Erfahrung für uns. Im letzten Jahr durfte ich ein Imagevideo für das Handwerk machen, wie gesagt. Heute das Podcast, wo ich echt dankbar bin für die Einladung, finde ich auch eine tolle Erfahrung hier gerade und auch in diesem Jahr stehen ganz, ganz viele Sachen an und so als kleinen Wink, in München findet ein Kongress statt, wo viele hin können. Zukunft Handwerk nennt sich das, wo alle Handwerker aus ganz Deutschland eingeladen sind und sich Vorträge anhören können, von Influencern auch, von verschiedenen Handwerkern, auch für angehende Handwerker vielleicht. Also total interessant. Ja, du hast vorhin ja Leidenschaft angesprochen und wenn man dich so reden hört und wenn man sich anguckt, was du alles so machst, dann spürt man auf jeden Fall auch deine persönliche Motivation. Das ist einfach Leidenschaft, ne? Du brennst ja richtig dafür. Ja, unbedingt. Also ich musste, wie gesagt, ich bin da auch ehrlich, also wie gesagt, die Berufswahl war so, ich wollte ins Handwerk. Ich hatte verschiedene Bewerbungen damals geschrieben. Ich hätte auch Tischler werden können, ne? Aber ich bin heute froh, dass ich diesen Beruf für mich dann doch gewählt habe, weil der einfach so facettenreich ist. Ne? Also wie gesagt, für die es noch nicht jetzt irgendwie oder jetzt erst eingeschaltet haben, ich bin Heizungsbauer aus Leidenschaft und da gibt es einfach so viel zu sehen und so viel zu machen. Und ich finde, wenn ich das mit Leidenschaft mache, dann mache ich das auch gut. Ja, wenn man das mit Leidenschaft macht, dann macht man vielleicht auch solidarische Aktionen, wie zum Beispiel Hilfe in Ahrweiler. Da warst du auch zugegen, ne? Und hast da geholfen. Boah, ja. Wie ist es dazu denn gekommen? Krasse Zeit. Also Ahrweiler, wie ist es dazu gekommen? Also wie das seinerzeit passiert ist mit der Flut, ist ein anderer Innungskollege runtergefahren. Und hat dann geholfen und ich dann direkt den Hörer gegriffen, hey, warum sagst du nicht Bescheid? Also ich wäre da gerne mitgefahren und dann sagt er, du, weißt du was, ich komme wieder und dann müssen wir uns da mal zusammensetzen und dann überlegen wir uns was. Und dann ist so das entstanden, dass wir einfach gesagt haben, okay, wie können wir geballte Manpower darunter kriegen, um einfach dann irgendwie dann in einer Woche so viel wie möglich zu bewirken. Und ja, dann ist das halt alles gewachsen und wir haben die Innung dann mit einbezogen, Innungsbetriebe mit einbezogen. Dann sind wir nachher mit knapp 50 Mann runtergefahren, eine Woche und haben da wirklich alte Anlagen, kaputte Anlagen rausgerissen, neue Anlagen installiert. Ich war mit drei anderen so ein bisschen der Organisator und auch Betreuung für die Menschen oder für die Handwerker, die da mitgekommen sind, weil, ja, wie gesagt, also deswegen gerade auch so stockend, es war für mich eine krasse Zeit. Also diese eine Woche war für mich echt heftig. Erstmal redet man mit vielen Menschen, die diese Schicksale einfach erlebt haben, wie viele Menschen da auch ums Leben gekommen sind, deren Onkel, Tanten, Kinder, Väter, Mütter, also es ist schon ziemlich krass. Und das als Handwerker dann so mitzunehmen, erstmal zeigt es uns als Handwerker, wie sehr wir gebraucht werden, in welcher Form auch immer, um die Arbeiten auszuführen, aber auch um Gehör zu haben für die Menschen dort, ne? Oder für die Kunden und das war extrem wichtig und ich möchte diese Erfahrung heute nicht mehr missen. Wir sind heute noch mit Betrieben dort unten befreundet und fahren doch ab und an nochmal runter und helfen dort. Ne? Ja. Letzte Mal ist leider ein bisschen her, aber wir sind da immer am Ball und gucken, Mensch, wie geht's gerade, braucht ihr gerade noch Hilfe, wo können wir mit anpacken? Echt eine ganz tolle Aktion. Und vor allem der Beruf total spannend eigentlich, ne? Ja. Also was man alles machen kann und ich möchte von dir noch mal eben kurz wissen, weil du auch viel über Leidenschaft und es gibt ja auch Auszubildende, die haben die Prüfungen nicht geschafft oder kommen aus dem Ausland, haben das ähnlich gelernt, aber es wird hier nicht anerkannt. Und da gibt es bei der Innung noch mal so eine Aktion, da bist du auch Berufsexperte. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Valicom? Valicom ist eigentlich, oder was vom Bund ausgeht, wo dann die jeweiligen Handwerkskammern angesprochen wurden, ist dann folgendermaßen, also wir haben ja, genau wie du schon sagtest, aus dem Ausland dann Fachkräfte, die dann hier anfangen, deren Ausbildung aber die in ihrem eigenen Land irgendwie erlernt haben, hier nicht irgendwie anerkannt wird. Und die werden dann als Helfer eingestellt. Sie sind dann irgendwie ein paar Jahre da am Arbeiten und kriegen einfach auch nur diesen Helferlohn. Und die können sich dann bei der Handwerkskammer bewerben und sagen, Mensch, ich mache den Beruf aber schon irgendwie so und so viele Jahre und irgendwie will ich auch weiterkommen. Und dann haben die bei uns die Chance, an einer Prüfung teilzunehmen. Also die nehmen an dieser Valicom-Maßnahme teil, müssen dann eine mündliche und vielleicht auch eine praktische Prüfung ablegen. Und wir bescheinigen denen dann, dass die wirklich Fachkräfte sind, dass sie wirklich dann auch das, was sie gelernt haben, auch wie ein Geselle ausführen können. Es ist kein Gesellenbrief in dem Sinne, den wir aushändigen können, aber es ist eine Urkunde, mit dem sie sich bei ihrem Betrieb dann vorstellen können und sagen, hey, ich bin mehr als nur ein Helfer. Somit haben die dann die Chance, auch ein bisschen mehr zu verdienen. Darum geht es eigentlich dann auch. Vor allen Dingen hat man mal was in der Hand. Genau. Ja, und kann dem Betrieb, wo man sich dann bewerben will, mal erklären, hier so und so, aber ich habe das gemacht. Genau. Ja, ist ja auch eine Form von Qualifikation dann, ne? Ja, damit genau. Der Betrieb auch sicher ist oder so. Ja, dann kommen wir jetzt mal zur Serviceabteilung. Ja? Ja, dann los. Okay, also, du kriegst jetzt mal eine Frage gestellt. Und zwar, die Firma sage ich jetzt mal nicht, die zeige ich dir nur. Mhm. Ja? Okay. Nicht, dass einer sagt, wir machen hier Werbung. Und dann sage ich dir, diese Heizung zeigt den Fehler 73 an. Was könnte das sein? Also mit Solar für warm Wasser ist mit bei. Mhm. Zur Erklärung. Tatsächlich hast du Glück. Diesen Fehler hatten wir bei einer Anlage gerade bei dem System jetzt ein paar Mal gehabt. Der Fehler sagt eigentlich bei dem Hersteller Probleme beim Kollektorfühler. Kollektor ist praktisch, wir haben diese Solarmodule auf dem Dach und die Temperatur muss ja gemessen werden und dafür ist ein Fühler da. So, und dieser Fühler hat einen Widerstand und wenn der nicht vernünftig funktioniert, dann kann die eigentliche Regelung das nicht vernünftig auslesen und auch nicht die Steuerung weiter fortführen. Und das besagt der Fehler letztendlich, dass dieser Fühler kaputt ist und dass der erneuert werden muss. Ja, wenn ich dann eine Firma finde. Leider steht mein Haus nicht in Oldenburg. Also erstmal Respekt, ne? Ja, ja, dazu kannst du erstmal Applaus, ne? Dass du das hier so beantworten kannst. Danke, danke. Dann weiß ich ja schon zumindest, wo es hingeht. Ja, aber man merkt aber auch gerade Service, Kundendienst, das ist so facettenreich. Also wir haben ja, das ist jetzt ein Hersteller von, ich sage 40, 50, 60, 70. Da gibt es echt eine Bandbreite und auch das müssen ja unsere Jungs können. Die werden da auch stetig weitergeschult und auch, wie gesagt, die Innungen haben da auch immer verschiedene Angebote für die Jungs, um da dann auch weiterzukommen. Aber man merkt einfach, wie umfangreich das ist. Ne? Also sowas beantwortest du nicht aus dem Stegreif. Ich habe 10 Jahre Kundendienst gemacht. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich die Frage so bestimmt nicht beantworten können. Ja, aber trotzdem Respekt. Ja, danke, danke. Ja. So, Lena hat noch was vorbereitet. Und genau. Ja, die Nummer haben wir zwar schon mal gebracht, das verrate ich jetzt schon. Treue Zuhörer und Zuhörerinnen werden das vielleicht merken. Ja, aber trotzdem, das war im Zusammenhang mit einem Quiz. Und da haben wir jetzt eine Frage, die fand ich immer noch super. Die können wir ruhig nochmal bringen. Und da bin ich ja mal gespannt, ey. Okay. Was genau, du tippst. Jetzt kommt die Quizfrage. Im Jahre 1911 wurde im Oldenburger Rathaus 8 Wasserspülklosetts eingebaut. Woraus bestanden die Sitze? A. Aus Bronze, B. Mahagoni oder C. aus Gusseisen? Also Bronze schließe ich definitiv aus, weil so nobel ist keiner auf Toilette gegangen. Ich hätte tatsächlich jetzt Guss gesagt. Okay. Oder ja, Mahagoni ist auch naheliegend. Nee, ich denke Mahagoni. Okay. Einloggen? Einloggen? Also eingeloggt. Ja, und? Richtig. Ja, die Nummer mussten wir nochmal bringen. Ja, sehr gut. Ja, ich würde mal sagen, wir kommen zum Abschluss. Ja, ich habe gleich noch eine Kleinigkeit zu erzählen, aber hast du noch was du loswerden möchtest? Manchmal stellen wir noch dem Gast dann die Frage oder die Antwort auf die Frage, die nicht gestellt worden ist. Also wenn du nur eine super Antwort hast und die Frage haben wir nicht gestellt, hast du noch die Möglichkeit, was loszuwerden? Also wenn ich die Möglichkeit habe, was zu sagen, dann versuche ich immer wieder, wie gesagt, das Handwerk nochmal zu bewerben, versuche nochmal eben die Stärken des Handwerks hervorzuheben, denjenigen, die zuhören, einfach die Chance zu geben, das Handwerk mal kennenzulernen. Gibt da verschiedene Seiten für, interessiert euch dafür, weil ohne uns Handwerker wird es extrem still. Das haben wir einfach in der Vergangenheit gemerkt, dass das Handwerk extremst wichtig ist. Und wenn es keine Handwerker mehr gibt, dann haben wir vielleicht auch irgendwann kein Warmwasser mehr. Vielleicht frieren wir auch in unserem Haus. Vielleicht haben wir auch kein Licht mehr. Also das muss man sich alles mal zu Gemüte führen. Und deswegen würde ich den Stellenwert des Handwerks einfach nochmal ganz, ganz nach oben bringen und die Jugend einfach mal den Anreiz geben oder mal ein ermutigendes Wort zu geben, so von wegen, ey, guckt euch das mal an, macht euch schlau, guckt mal, welcher Bereich für euch interessant ist und geht in ein Praktikum. Ja, auf jeden Fall, wenn man dies so hört, dann kriegt man ja automatisch Bock aufs Handwerk. Hoffentlich. Genau. Und auf jeden Fall will ich nochmal das nochmal eben als Schluss, wie gesagt, nochmal Danke sagen, dass ich überhaupt die Möglichkeit bekommen habe, von euch hier mal mich vorzustellen, das Handwerk mal vorzustellen und hoffe, wie gesagt, dass viele, viele Jugendliche das hören. Wir danken dir, dass du heute dabei bist. Und sehr, sehr gerne. Ich kann jetzt schon sagen, du warst ein sehr interessanter Gast. Und ja, cool. Es gab eine Menge zu erzählen, offensichtlich. Also wir könnten noch locker eine halbe Stunde länger machen. Wir haben noch ein Thema noch ausgelassen, aber was ich auf jeden Fall nochmal loswerden möchte, und das ist nämlich recht neu, gerade wenn es um Informationen, Begleitung, Unterstützung geht. Bei der Stadt Oldenburg gibt es jetzt was Neues, Jugendberufsagentur Oldenburg. Da haben sich ganz viele Sachen zusammengeschlossen. Das Jobcenter, Arbeitsagentur, Team Wendehafen. Und da wird alles geballt jetzt fokussiert, was Jugendliche, Ausbildung, also ich bin lost, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. In der Schule läuft es auch nicht so gut oder in der Schule läuft es gut, aber ich weiß nicht, was ich lernen soll. Da kann man sich hinwenden. Ja, auf der Webseite findet man alles, was man braucht und kann man auch Termine machen. Und Christoph kann mal eben die Webseite vorlesen. Ja, das ist... Jugendberufsagentur-ol.de. Also ganz neu, seit Dezember ist das online und sind die einzelnen Ämter da zusammengeschlossen und wir finden das eine gute Sache. Also wenn ihr euch informieren wollt oder gar nicht wisst, was ihr machen sollt, dann wendet euch daran. Ja, von meiner Seite war es das jetzt. Ich guck mal Lena nochmal in die Augen. Möchtest du noch was sagen? Hast du noch was? Haben wir irgendwas vergessen? Nee, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich das total interessant fand, auch nochmal so vom Handwerk zu hören. Genau, also ich hatte damals auch so Werkstatttage, hieß das, glaube ich. Und da hatten wir auch so einen Einblick einfach nochmal so ins Handwerk. So, was gibt es überhaupt alles? Und ja, das war halt total interessant, auch so als Mädchen oder als Frau einfach das zu sehen und zu machen. Also man durfte da auch selbstständig werden, sage ich mal, und einfach ausprobieren. Und ja, also solche Möglichkeiten finde ich halt total cool. Und ja, danke auf jeden Fall für diesen Einblick. Ja, das ist doch total super. Also, ne, was du gesagt hast, weil Frauenpower braucht das Handwerk. Unbedingt, unbedingt. In diesem Sinne sage ich tschüss. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.